Es ist eine Truppenverlegung, die eben nicht ist wie alle anderen. Wenn die USA ihren modernsten Kampfjet, die F-22 Raptor, nach Europa verlegen, ist das etwas Besonderes. Es ist ein Signal, das ganz klar Russland gilt. Denn die Verlegung erfolgt laut US-Verteidigungsstaatssekretärin Deborah Lee James im Rahmen des Programmes European Reassurance Initiative, mit dem die USA seit März den Verbündeten in Zentral- und Osteuropa signalisieren, dass sie ihnen gegen Russland zur Seite stehen. Wir haben ja im Rahmen der European Reassurance Initiative den Truppenaustausch und Übungen verstärkt. Das erlaubt uns, mit unseren Alliierten zu trainieren, Erfahrungen zu gewinnen in Europa. Und darum geht es hier auch. Tatsächlich räumt auch US-Luftwaffenchef Mark Welch ein, dass es bei der Verlegung weniger darum geht, die Kampfkraft in Europa zu stärken. Schließlich hätten die Verbündeten ja auch sehr gute Kampfflugzeuge, zum Beispiel den Eurofighter. Wir haben ja auf beiden Seiten sehr fortschrittliche Flugzeuge, aber wir müssen und wir wollen miteinander in unterschiedlichen Szenarios trainieren. Und das tun zu können, ist wirklich wichtig für uns. Deshalb also die Verlegung der F-22 nach Europa. Wann genau es dazu kommt und wo genau die Maschinen stationiert sein werden, ist übrigens noch unklar. Die F-22 Raptor, was so viel heißt wie Raubvogel, gilt als das modernste Kampfflugzeug der USA. Sie ist einsetzbar sowohl für die Bekämpfung feindlicher Flugzeuge in der Luft als auch für den Angriff auf Ziele am Boden. Sie ist mit Tarnkappentechnologie ausgestattet und daher nur schwer vom Radar zu erkennen. Allerdings war das Flugzeug nicht unumstritten, es stand zwischenzeitlich sogar kurz vor dem Aus, berichtet zum Beispiel Business Insider. Das Programm wäre inmitten von Budget, Design und Sicherheitsproblemen fast gestrichen worden. Piloten klagten über Sauerstoffmangel, die Flugzeuge blieben fast 4 Monate am Boden und das Pentagon hat deutlich weniger F-22 gekauft als geplant. The Pentagon sharply cut the number it bought. Jetzt hat die US-Luftwaffe etwa 180 Maschinen dieses Typs. Obwohl sie am 15. Dezember 2005 offiziell in Dienst gestellt wurden, absolvierten die F-22 keine Einsätze in Irak oder Afghanistan. Ihren ersten Kampfeinsatz hatte eine F-22 erst in der Nacht vom 22. auf den 23. September 2014 in Syrien bei Angriffen auf Stellungen des IS. Doch auch das ist eher die Ausnahme. Die Raptor fliegt in diesem Konflikt eher begleitende Aufklärungseinsätze für andere Bomber, so Major General J.D. Harris. Es fliegt in die Kampfzone und sagt den dahinter folgenden Einheiten, hier gibt es eine Bedrohung, ich empfehle, ihr weicht dorthin aus. Es gibt uns Erkenntnisse, die wir vorher nicht hatten. Viel Kampferfahrung haben F-22-Piloten also noch nicht gesammelt, aber F-22-Maschinen haben schon an zahlreichen Manövern und simulierten Luftkämpfen teilgenommen und waren dabei so erfolgreich, dass die US-Luftwaffe die Raptor als tödlichste Waffe am Himmel bezeichnet.